Radio Lernfunk im Abendlicht. Und damit kommen wir zu einem ganz besonderen Teil unserer Sendung. Wir haben heute ein Interview mit den Jungs von der Band Wrong Generation vorbereitet. Bleibt also dran, es wird sich lohnen. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für das Interview genommen habt. Ich habe hier den Bassist von der Band Wrong Generation. Kannst du mir erzählen, wer in eurer Band eigentlich alles spielt? In der Band gibt es halt 4 Mitglieder. Ich bin einer davon. Ich bin der Bassist. Hi, ich bin Kain. Dann gibt es halt den Sänger, das ist mein guter Freund Ennio, den Gitarristen Nathan und den Schlagzeuger Marlon. Und wir sind alle ziemlich gute Freunde. Wir versuchen alle so freundlich rüberzukommen. Und wir haben einfach Spaß. Wir sind einfach Teenager, die daran Spaß haben, Musik zu machen. Oh, das hört sich ja cool an. Was für Musik macht ihr? Also welches Genre? Also ich und meine Band machen Punk. Das ist einfach aggressiveres, wütenderes Rock, das sich so gegen die Autorität und Rechte stellt. Und wir sind nicht wirklich Fans von Rechten. Wir machen halt sehr schnelle Musik. Aber auch wir versuchen auch ein bisschen Nostalgie in unsere Musik einzubauen. Weil wir sind halt die falsche Generation und wir wollen halt so nicht hier sein. Wir fühlen uns so, als wären wir nicht dazugehören. Und das wären wir halt so zu spät geworden sozusagen. Also so sehe ich es wenigstens. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber ich finde, dass wir einfach als Generation, weil besser dran sein könnten, wenn wir einfach ein bisschen mehr gelehrter sind, ein bisschen mehr nachdenken würden und ein bisschen mehr Empathie hätten. Das ist ein guter Punkt, er regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Meine nächste Frage wäre, auf welchen Song seid ihr besonders stolz, beziehungsweise welchen Song könnten die Zuhörer mal anhören? Mein persönlicher Song von uns ist Spare Change, aber der existiert halt noch nicht ganz, weil wir ihn nur live spielen und es nicht als Aufnahme gibt. Das heißt, man findet ihn nicht wirklich am Internet. Außerhalb in diesem einen Video, wo wir live gespielt haben. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir alle stolz sind auf unsere neue Single, die bald rauskommt, Goodbye River Lane. Weil wir das halt in einem Studio aufgenommen haben, wirklich professionell, wirklich gut. Und ich glaube, wir sind alle stolz darauf, was daraus geworden ist. Und ja, wir sind zufrieden mit dem Song und hoffen, dass er ein Hit wird. Ja, dann hören wir kurz rein. Das hat meine Energie jetzt wirklich wieder erfrischt. Und jetzt haben wir Ennio, den Sänger der Band, im Interview. Was ist der Core-Moment bei der Band gewesen? Das ist echt schön, funny story. Ich war mit Kain Left aufs Konzert. Also ich habe, das wird eine lange Story. Ich war in Bielefeld Schule und ich habe Kain im Ethikunterricht kennengelernt, also unseren Bassisten. Und der Typ hat damals einen Buzzcut gehabt und Marvel-T-Shirts getragen. Und dann hat er sich nach 3 Wochen verpisst. Und ist in die Ortwand gegangen, weil das schon mal eine bessere Schule war. Und ich habe ein Jahr danach später Schule gewechselt. Das war persönlich eine lange Geschichte. Und wir haben uns halt im Bus wieder getroffen. Wir haben uns immer im Bus getroffen. Und ich steige ein und ich sehe den Bro und ich denke mir, holy fuck, was ist mit dem passiert? Auf einmal wird der Typ 100% emo mit schwarzem Eyeliner und schwarzen Haaren und so weiter. Ich kann mir ihn gar nicht so ohne diesen schwarzen Eyeliner und schwarzen Haare vorstellen. Der Typ vorausgeschaut wie der letzte fucking Jungfrau. Ja, auf jeden Fall, wir sitzen im Bus die meiste Zeit und wir reden eigentlich hauptsächlich drüber, Alter, wie scheiße ist die Musik heutzutage, es gibt keine guten Live-Shows mehr, bla bla. Und dann haben wir Leftovers gefunden, das ist eine Band, die wir beide sehr cool fanden. Und wir haben uns einen Monat über das Konzert gefreut. Und dann gehe ich, fick dich, hol deinen eigenen Schick. Und dann kaufen wir uns Karten zum Konzert. Und ich bin eine Woche vorher in Weizfort und ich treffe Nathan, unseren Gitarristen. Und ich gebe so richtig fett an. Ich bin draußen, baue meinen Schick und gebe an und sage, Jonathan, wir gehen nächste Woche zu so einem geilen Konzert, Und am Dienstag vorm Konzert ruft mich Nathan und sagt, ich habe mir jetzt auch so Karten zu dem Konzert gekauft. Ich hoffe, das ist okay, kann ich mitkommen mit euch? Ich denke mir, ja, Bro, voll geil. Und dann gehen wir zu dem Konzert. Das war Enyo, ich muss dich hier leider unterbrechen. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Vielleicht noch eine Frage, eine abschließende Frage zurück an den Bassisten. Was ist das Ziel, was ihr noch erreichen wollt mit der Band? Das ist eine Frage, die halt sehr übergreifend ist, weil natürlich jeder von uns will was anderes. Aber ich glaube, ich kann kollektiv sagen, dass wir einfach bekannt werden wollen. Ja, natürlich als Band will man natürlich bekannt werden. Aber das Bekanntwerden ist nicht das Wichtige, sondern eine Message rausbringen. Etwa die Welt zu verändern und denen zu zeigen, dass es auch was anderes gibt, außer halt, keine Ahnung, Talahons oder so. Wir sind halt Punks, wir sind da, um die Einsamen zu repräsentieren, wir sind da, um Nostalgie zu repräsentieren, wir sind da, um einfach Außenseiter einen Platz zu geben, um sich wohl zu fühlen. Das ist jetzt halt so eine mehr künstlerische Antwort, die mir direkte Antwort wäre zum Beispiel, dass wir mal gerne mit der Band Leftovers spielen würden, weil die sind alle unsere Vorbilder und wir würden uns sehr freuen, wenn wir mal mit denen aufnehmen oder spielen könnten live. Danke euch beiden für das Interview und ich wünsche euch noch viel Erfolg dabei, dass ihr mit den Leftovers zusammenspielen könnt. Und an alle Zuhörer, wenn ihr die Jungs mal hören wollt, einfach auf YouTube Wrong Generation eingeben. Sie werden auffindbar sein. Und das war Radio Lernfunk im Abendlicht.